so recht beglückter Weichselstrom. Dein Schluss ist lobenswert, wenn deine Treue nur mit meinen Wünschen stimmt. An meine Liebe denkt und nicht etwan mir gar den König nimmt. Geborgt ist nicht geschenkt, du hast den gütigsten August von mir begehrt. Es solle ihnen das Bild des großen Vaters weisen, den hab ich dir geliehen. Verehren und bewundern sollt du ihn, nicht gar aus meinem Schoß und Armen reißen. Dies schwöre ich, deines Vaters Asche, bei deinen Siegs- und Ehrenbühnen. Wie sollen meine Wasser sich noch mit dem reichen Ganges mischen und ihren Ursprung nicht mehr wissen? Wie soll der Malabar an meinen Ufern fischen, wie ich will ganz und gar dich, teuerster Augustus, missen.